The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 vom Face of Death Podcast. Ja, es geht mal wieder los hier bei uns in unserem kleinen Studio und ich hoffe, an der anderen Seite dieser Leitung den Hatti zu treffen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich begrüße euch mit einem blutigen Glas. Ich habe mich heute mal entschieden, ein Gläschen Rotwein zum Fall zu trinken. Hat zwar nichts mit dem Fall zu tun, aber es passt immer. Es ist schön blutig, ja. Ja, ich bin da und ich bin auch einsatzbereit. Ich habe sehr viel zu erzählen, bevor wir loslegen. Ich war nämlich bei einer Lesung von Marc Benecke, aber da kommen wir gleich zu. Ja, da bin ich schon ganz gespannt. Du bist ja hier der Meister unserer sozialen Medien. Wie schaut's denn aus? Gibt's was Interessantes Neues? Ja gut, Follower auf Twitter, das bekommst ja auch du mit, wenn wir neue Follower haben. Da sind so 2, 3, 4, glaube ich, neue dazugekommen seit der letzten Folge. Ja gut, es sind natürlich auch Follower, die halt irgendwas verkaufen wollen, die wollen, dass du zurückfolgst. Aber ich glaube, es sind so, ja, es sind aber auch, glaube ich, die gibt's immer. Ja, aber es sind auch 2, 3 reelle gekommen. Bei Facebook gab es, glaube ich, auch 2, 3 Likes. Aber was mich natürlich auch wieder gefreut hat, dass wir eine Rezension inklusive einer Nachricht bei iTunes bekommen haben. Und zwar vom 17. Oktober, also noch gar nicht so lange her, vom Howie97. Super interessanter Podcast, habe alle Folgen in wenigen Tagen angehört. Alter Falter, du hast ein Problem jetzt, glaube ich. Oh, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ja. Also wenn man dann schon mal nach der einen oder anderen Folge hört, dass der eine oder andere sagt, ich habe ausgestellt oder so und ja, hast du also Howie97, ja gut, dann ist er 20, ne? Also ja, vielleicht, also wenn es das Baujahr ist. Wenn die 97 das Baujahr ist, das wissen wir ja nicht. Das kann ja auch was anderes sein. Ja, ja das so, wären ja relativ junge Hörer sogar, aus unserer Sicht zumindest, ne? Ja, so weit, so gut zu den sozialen Medien. Ja, bevor wir unser Krimi-Rätsel auflösen, und ich greife schon mal vor, ich glaube, wir haben auch richtige Lösungen, ne? Ja. Ja, erzähle ich mal ein bisschen, ohne wenig zu spoilern, um auch vielleicht mal dem Klaus den Mund wässrig zu machen, was denn bei so einer Lesung von Marc Benecke abgeht. Marc Benecke, des Öfteren ja hier schon mal genannt und auch so ein Wunschkandidat für ein Interview, genauso wie seine Ex-Frau Lydia Benecke, die ja Kriminalpsychologin ist. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und ich glaube Forensiker. Ja, und ich hatte das große Vergnügen in einer Nachbarortschaft bei uns in Nordheim einer Lesung beizuwohnen und ja, ich hatte natürlich auch im Vorfeld die glorreiche Idee, Mensch, frag doch mal an, wie es denn aussieht mit dem Interview, mit Podcast und so und ja, dann kam eine automatische Antwort von der Seite von benecke.com, Interviews, Anfragen werden nur auf richtigem Papier entgegengenommen. Das heißt also, man muss dort oldschool-mäßig wirklich noch hinschreiben. Wahrscheinlich hat er auch so viele Anfragen. Und ja, wie ich die Vorlesung mir da angeguckt habe, was da abgegangen ist oder so, ja, das war wie so ein, ja, wie so ein kleiner Justin Bieber. Alle rannten hin, alle wollten Fotos machen, alle wollten Autogramme haben und ja, es war auch ziemlich lustig, wie er mit diesen Autogrammen umgegangen ist. Also eigentlich sagt er macht keine Autogramme. Und nebenbei versuche ich jetzt gerade mal mein Handy aufzurufen, weil also so eine Lesung von Marc Benecke muss man sich so vorstellen. Marc sitzt vor der Bühne und hat eine riesengroße Leinwand auf der Bühne stehen. Und ja, bevor diese ganze Show losging, lief sehr, sehr coole Musik, die ich so vorher auch noch nicht kannte. Und es tauchte ein Flyer auf der Wand auf. Wenn ich ihn jetzt finden würde, würde ich euch den natürlich gerne mal vorlesen. Leider finde ich ihn gerade nicht. Es waren halt ziemlich lustige Texte drauf und es war halt auch beschrieben, so von wegen, das mit Autogramm und so, das möchte er nicht so gerne. Er hat keine Autogrammkarten. Aber wenn ihr eine, ja, was weiß ich, so eine Bachelorarbeit habt irgendwie gerade, dann kriegt man seine, dann kann man seine Autogramme da sich holen. Mhm. Und ja, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, das Foto finde ich gerade nicht. er hatte dann noch so irgendwie in dem Text drinne stehen, wenn ihr zu irgendwelchen Randgruppen gehört, Metaller und was weiß ich irgendwie, und also hat er irgendwelche Randgruppen genannt und so, geht nach vorne zu meinem Bücherverkauf, dort werdet ihr positiv diskriminiert. Oh, schön. Positiv diskriminiert. Ja, ja, also die Metaller fallen mir da gerade noch ein, oder ja. Gruftis und so, also so irgendwelche Randgruppen. Also es war ziemlich lustig geschrieben und hat dann auch so ein bisschen die Fotografen hops genommen, hat gesagt, legt euch bitte auf den Boden, damit der Fotograf auch üben kann und so. Das war halt ganz nett geschrieben. Ah. Ja, das war also sehr lustig. Den Einstieg hat er gemacht, also Marc ist wohl mit seinem Team, mit seiner Frau und seinem Team, die sind im Zug wohl gekommen, und er hat das auch immer wieder in seiner Vorlesung immer betont, was, also es ging um Serienmörder, also wie man halt ja, verhaltensgestörte Menschen beobachten sollte und wie man die erkennt. Und er hat gesagt, geht einfach mal so durch die Gegend. Und ja, der ist halt einfach vom Bahnhof Richtung Innenstadt wohl zu seinem Hotel gegangen und hat einfach irgendwelche Fotos gemacht und hat diese Fotos so ein bisschen hops genommen. So, da stand ein Apothekenschild an so einem Müllcontainer und er sagte dann so, ja, ihr habt ja lustige Apotheken hier und so. Dann ja, lustige Verkehrsschilder hat er gefunden. Er hat das alles so ein bisschen hops genommen. Das war also so zum Auflockern, war das echt nett gemacht. Ja, und dann ist er in die Geschichte eingestiegen, was das Hauptthema war, Serienmörder. Und ja, ich habe ja gesagt, Marc Benecke ist eigentlich Kriminalbiologe. Davon hat er auch natürlich erzählt, aber er hat er hat es eigentlich so als Psychologe erzählt, und ich meine, seine Ex-Freundin, das ist ja die Lydia Benecke, das ist ja eine Kriminalpsychologin, und er hat das Ganze also mehr auf psychologische Art und Weise erzählt, aber auch, dass es wirklich jeder verstehen konnte, und er hat da den ein oder anderen Serienmörder mal als Thema genommen, wo er auch selber persönlich Einsicht hat in die Akten. Ich will nicht zu viel spoilern, ich kann nur so viel sagen, also es sind mir 1-2 Sachen sehr bekannt vorgenommen, also einen Serienmörder genommen, den haben wir auch schon verpodcastet, dann weiß ich, Charles Manson, das war glaube ich mal ein Krimi-Rätsel von uns, ne Klaus? Das kann sein, ja. Da gibt's irgendwie ein Buch, ich weiß nicht, ob es die Lebensgeschichte ist von Charles Manson oder so ähnlich, das kann man aber auch googeln. Da hat Marc Benecke für dieses Buch das Vorwort geschrieben. Okay. Also, ja, also das war schon sehr interessant. Und ja, er hat halt diverse Serienmörder mal gezeigt, wie die vorgehen, was mit denen los ist, auch so die Klassiker, schlechte Kindheit und so, dass das nicht immer so sein muss, und ich will da nicht zu viel spoilern, ich werde auch nicht sagen, welcher er gemacht hat, weil geht in die Vorlesung, es ist super interessant. Ich habe Fotos und Informationen von Sachen gehört, die ich so im Netz wahrscheinlich nicht finden würde, weil er ja halt Akteneinsicht hatte, und ja, also ich kann es nur empfehlen, aus 2 Stunden sind, glaube ich, 3 Stunden geworden. Also der hätte wahrscheinlich auch ohne Probleme 4 oder 5 Stunden da was erzählen können. Und er hat 2 Serienmörder aufgezählt, wo ich Klaus schon mal gesagt habe, die sind mir so noch nicht untergekommen, und die würde ich auch gerne mal ein bisschen auch hier bei Face of Death durchleuchten, und ich glaube, einen davon werden wir schon beim nächsten Mal machen, aber wie gesagt, ich will nicht spoilern, weil geht einfach rein, Marc Benecke. Es ist lustig, es ist ernst, es ist also nie langweilig, und das Ganze ist auch immer cool mit Musik untermalt, super Fotos, es ist einfach, ja, auch wenn das Thema ernst ist, ich sag einfach, ich drücke es mal vorsichtig aus, es ist nett. Ja, so viel zum Thema Marc Benecke. Hat er denn, müssen wir mal schauen, hat er so eine Art Tourkalender auf seiner Homepage, wo man den sehen kann? Ich habe da jetzt gar nicht geschaut. Mit Sicherheit, aber ansonsten, bestimmt, wenn man das googelt. Ja. Aber ich bin heute ein bisschen schusselig gewesen. Ich weiß nicht, ob Klaus das hinkriegt. Ich habe die Shownotes nicht geschrieben heute. Ich habe es verpasst. Ah, das kriege ich schon. Dann verlinken wir einfach mal die Seite benike.com, ja. Da werden wir wahrscheinlich okay. Alles finden. Ja. Ja, ich hoffe, dass der mal hier in den Süden auch mal kommt. Ich weiß nicht, ich habe da noch nichts gesehen. Aber wenn dem mal so sein sollte, würde ich mir das, glaube ich, dann auch mal geben. Ja. Was auch total interessant ist, also du kommst bei uns da in die Stadthalle rein und da ist wirklich sämtliche Sparten an Menschen da. Da kommt ein alter Opa, eine alte Oma rennt da rum, da laufen ganz junge Leute rum, so 16, 17, dann solche Leute wie mein Alter, dann Leute in ganz wirren, dunklen, schwarzen, düsteren Klamotten und komischen Haarfrisuren, also da irgendwie, ich habe gedacht so, kennt den wer, aber scheinbar ja, ich meine, ich weiß, ich glaube, er ist oft im Fernsehen hier bei, ich glaube, was ist das, Medical Detectives oder irgend sowas, hatte mir einer erzählt, ich habe ganz viele Bekannte getroffen, der ist also des Öfteren als Fachmann halt im Fernsehen auch zu sehen. Ah ja, ja gut, nö, verlinken wir auf jeden Fall die Seite mal, da schaue ich mir später mal an, dass wir da ein bisschen Info weitergeben, ja, das klingt auch für mich interessant, da bin ich mal gespannt, ob er es mal in den Süden schafft. Ja, dann löst doch mal unser Rätsel auf. Ja, das mache ich sehr gerne. Also wir haben in diesem Fall dieses Mal nur eine einzige richtige Lösung gekriegt. Und zwar ist das der Herr Alzheimer, nennt er sich selber. Und die Frage war ja damals der Schnappschuss. Ein Mann zahlt $60 und erhielt ein Porträtfoto. Er hätte im Nachhinein weitaus mehr gezahlt, wenn es nicht gemacht worden wäre. Und ich lese mal die Lösung vor von dem Herrn Alzheimer, weil die fasst es schön zusammen, worum es geht. Bei dem Rätsel für diese Folge, denke ich, geht es um Hugh Grant und die Prostituierte Divine Brown und um den Oral-Quickie im Auto. Schöne Grüße, Tobias. Und das ist genau richtig. Genauso ist es nämlich. Das ist damals, ist er erwischt worden mit einer 23-jährigen Prostituierten. Und ja, er hätte wahrscheinlich lieber gehabt, dass das so nicht in die Weltgeschichte hinaus posaunt worden wäre, wie es dann tatsächlich war. Ja, eine richtige Lösung, immerhin. Und ja, am Ende dieser Folge, wie immer, gibt's ein neues Krimi-Rätsel. Bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ja, das ist bei den Promis, glaube ich, des Öfteren so, dass sie das nicht gerne möchten. Also ich kann mich, O.J. Simpson war ja nun auch sehr im Gespräch mit dem Mord oder Nicht-Mord, ne? Wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja, das wäre auch mal ein interessantes Thema, das mal durchzugehen. Oder ein Thema, was jetzt nicht krimimäßig ist, aber was halt auch wahrscheinlich nicht gerne in der Öffentlichkeit kommen wäre, Monika Lewinsky im Weißen Haus, im Oval Office. Ja. Ja. Ja, aber das sind. Aber ich glaube, das ist aber mittlerweile ist das ja schon fast ein Running Gag, oder? Ja, aber das sind natürlich auch so Sachen, so. Ja, das ist klar, das sind Sachen, die hättest du lieber unterm Schreibtisch gehabt. Entschuldigung. Ja, so war es ja auch. Und gut. Die anderen Kommentare, die wir bekommen haben, Machen wir am Schluss. Genau. Und dann gibt es natürlich auch wieder ein Krimi-Rätsel. Aber sicher. Ja. Schon alles hier vorbereitet. Ich denke, was wir dann jetzt machen, ist, dass wir uns dem neuen Fall zuwenden. Und ich sage mal heute schon vorab, wir haben diesmal keine Kinder dabei. Vielleicht ist das für den einen oder anderen jetzt schon mal eine Erleichterung. Ja, deswegen will ich mich auch mit meiner kurzen Einleitung sehr, sehr kurz fassen. Dieser Name ist mir gar nicht so geläufig gewesen. Also ich meine, ihr lest es ja auch in der Überschrift. Ich weiß gar nicht, wie nennen wir ihn den Titel. Ich glaube, den nennen wir einfach nur Honker. Und es gibt ein Buch dazu, wo wir auch im Laufe der Zeit oder im Laufe dieses Podcasts drauf zukommen. Das ist der Goldene Handschuh. Ich wusste gar nicht, worum es in diesem Goldenen Handschuh geht. Ich muss nämlich sagen, es gibt ja einen lustigen Podcast in Deutschland, Böhmermann und Schulz. und fest und flauschig, und vorher war, ich weiß gar nicht, wie es vorher war, und da fiel auch irgendwann mal der Name dieses Schriftstellers, und es fiel auch das Buch mal Der goldene Handschuh, und dass sich dieser goldene Handschuh um einen Serienmörder dreht, wenn ich das richtig verstanden habe, wie es im Skript steht, ja, der Frauen ermordet hat. Das soll ja so sein, ne? Und das ist für mich jetzt der Anreiz, ich muss den goldenen Handschuh lesen, oder? Was sagst du dazu? Ja, würde ich dir empfehlen. Also ich habe mir in Vorbereitung dieses Podcasts das Hörbuch gegönnt, das vom Autor selber vorgelesen wird, vom Heinz Strunk. Und ja, das kann man sich schon mal geben, würde ich meinen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um einen Serienfrauenmörder, der in Deutschland auch nicht ganz unbekannt war in seiner damaligen Zeit. Und ich denke einfach mal, wir hören erstmal in diesen Fall hinein. Die Polizei kommt dem Serienmörder Fritz Honka durch einen Hausbrand auf die Spur, der die verwesten Leichenteile von vier Frauen freilegt. Der unscheinbare Nachtwächter hat sich seine Opfer in den Trinkhöllen von St. Pauli gesucht, wo sie niemand vermisst. Die Presse erklärte den grenzdebilen Säufer damals zum Blaubart von Mottenburg. Tja, hört sich sehr gut an. Man könnte auch den Titel nennen Captain Blaubart. Captain Blaubart, ja. Ja, aber ich habe es ja schon gesagt, es war ein nicht ganz unbekannter Kriminalfall, und zwar steigen wir mal erstmal in die Geschichte von Fritz Honka ein. 1935 wurde er als Sohn eines Heizers in Leipzig geboren und ging unter dem Namen Fritz Honka als der gefährlichste Frauenmörder in der deutschen Nachkriegskriminalgeschichte ein. Sein Vater, Fritz Honka Senior, wurde während des Dritten Reiches in einem Konzentrationslager inhaftiert. Der Grund für die Kfz-Haft des Vaters sollte dessen Engagement für die KPD gewesen sein. Das war ja früher halt einfach so, wenn man da nicht so getickt hat, wie man das wollte, dann wurde man ja relativ schnell verhaftet. Er starb im Jahre 1946 an den Folgen eines Alkoholkonsums und den Spätfolgen halt daran. In Haft ist er gestorben. Er hinterließ 9 Kinder, das heißt also Fritz Honka hat 8 Geschwister, mit denen die Mutter Else Honka maßlos überfordert war. So verbrachte der kleine schielende Junge, also er hat geschielt, und dem ständigen Spott seiner Spielkameraden seine Kindheit und Jugend in einem Heim. Mutter kam nicht zurecht, das heißt also, er wurde verspottet, kam ins Heim. Das war halt früher so, ist heute wahrscheinlich auch öfter nochmal so. Wenn die Mütter halt einfach damit nicht mehr klarkommen, dann gehen die Kinder halt ins Heim oder werden sie halt auch zur Adoption freigegeben. Eine Lehre als Maurer musste er frühzeitig wegen einer Zementkretzenallergie abbrechen. Ohne Arbeit und ohne Perspektive für die Zukunft floh er in den Westen und verdiente sein Geld fortan als Melker und Knecht auf verschiedenen Bauernhöfen, unter anderem in den kleinen Dorf Brockhöfe in der Lüneburger Heide. Man schätzte ihn als fleißigen und äußerst zurückgezogenen Arbeiter. Aus seiner Affäre mit einer Frau namens Margot ging der Sohn Heinrich hervor, also er ist auch Vater geworden. Honka musste 3000 D-Mark Alimente zahlen und verließ das Heidedorf. Der sparsame Eigenbrötler, wie man ihn damals nannte, heiratete zweimal dieselbe Frau. Das ist auch schon sehr, sehr suspekt, zweimal dieselbe Frau zu heiraten, aber das gibt's ja heute auch noch. Doch beide Ehen mit seiner Frau Inge gingen in die Brüche. Meine Frau wollte nie so viele Sex haben, wie ich es verlangte, erklärte er später, also dem Scheitern seiner Ehe. Also das heißt also, vielleicht war er sexsüchtig, das kann man jetzt nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall ist die Ehe deshalb in die Brüche gegangen. Und ja, ob das jetzt ein Indiz war, dass er so geworden ist, wie wir ihn jetzt gleich schildern werden, Das zeigt sich gleich der Verlauf des Skripts. Das hören wir dann später, ja. Also nach der Scheidung auf jeden Fall zog er nach Hamburg in eine kleine Zwei-Zimmer-Mansardenwohnung in der Zeissstraße 74. Diese Adresse wird noch wichtig werden im späteren Verlauf. Das Ganze wohl in dem Stadtteil Ostensee. Ich kenne mich leider in Hamburg nicht wirklich aus, aber ich gehe mal davon aus, den Stadtteil gibt's noch. Das kann uns ja vielleicht der ein oder andere Hörer aus dem Norden mal kundtun, ob dem so ist. Die ärmliche eingerichtete Wohnung, wo er die Wände mit nackten Mädchen von Boden bis zur Decke tapeziert hatte, teilte er sich mit einer Plastik-Sexpuppe und einem hölzernen Penis. Sein Alkoholkonsum nahm ständig zu, ähnlich wie sein unersättliches Verlangen nach Sex. Längst reichte ihm seine Versandhaus-Sexersatzpuppe nicht mehr aus. In der Millionenstadt Hamburg zog es ihn natürlich immer häufiger auch in die billigen Kneipen des Rotlichtsumpfes der Reeperbahn auf St. Pauli. Zu Hause, sagt er, wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Deshalb ging ich ständig in diese zwielichtigen Lokale der altgewordenen Nutten. Er trifft sich mit Huren, die wie er ohne Zukunft und dem Schnaps verfallen sind. Immer öfter verbringt er mit ihnen gemeinsame Abende und Nächte in seiner Wohnung unter dem Dach. Diese Frauen suchten ein Zuhause, sagt er, ein wenig Geborgenheit, wenn auch nur für einige Stunden. Und natürlich suchten sie billigen Alkohol. Die paar Mark, die Honka für diese Stunden der Lust bezahlte, verdiente er als Nachtwächter in einem Wasserwerk. Also wie ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, so, pff, ja, das ist ja so ziemlich so, das sind die Prostituierten, die keiner mehr will. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch die ein oder andere berühmte Prostituierte in Deutschland oder so, also, ja. Ja, das hat, glaube ich, damit zu tun. Ich glaube, er hätte auch woanders nicht große Chancen gehabt. Das hören wir jetzt dann, wenn wir mal weiterschauen, ja, ich wollte sagen, was er für ein Typ war eigentlich. Man könnte das unter dem Punkt Reste F... abhaken, glaube ich. So in die Richtung, ja. Ja. Ah, Fritz Honka war ein zierlicher, schmächtiger und Mann mit einer Körpergröße von ca. 1,70 Meter. Demnach galt er als kleine Gestalt. Männer gelten ja immer, ja, männlich, wenn sie groß sind. Er litt an einem Sprachfehler. Klar, er schielte. Und ja, er schämte sich für den Sprachfehler. Außerdem schielte Honka sehr stark, wie ich gerade sagte, was sein Selbstbewusstsein ebenfalls stark beeinträchtigte. Infolge von Arbeitsunfällen und Prügeleien bekam er ein verunstaltetes Äußeres. Das heißt also, er Sprachfehler schielen und dann hat er, was weiß ich, keine Ahnung, sich noch irgendwie verletzt, was dann halt immer noch schlimmer wurde. Ja, geprägt durch ein mehrfach einer gebrochenen Nase, war das dann so der Höhepunkt, wo man dann gesagt hat, so, ja, er sieht dann wahrscheinlich also aus, ja, wie das Biest von der Schöne und das Biest. Demnach konnte er auch keinen Kontakt zu Frauen aufnehmen, was das erschwerte das Ganze natürlich. Die Form seiner Hände waren schaufelähnlich beschrieben worden, was später gerne von den Medien aufgegriffen wurde. Klar, wenn man dann irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, kann man es schon als Monster bezeichnen? Gebrochene Nase, schielen, ja, weiß man nicht, aber zumindest hat man seine großen Schaufelhände als Mordwerkzeuge bezeichnet. Ja, und für Ordnung und Sauberkeit war er also an vorderster Stelle, das war ihm halt irgendwie ganz wichtig. Und deswegen trat er gerne in schwarzer Uniform auf. Das hat er dann so ein bisschen so, ja, seine Statur ja so ein bisschen so lieb gemacht, so nenne ich es einfach mal. Und er hat sich gerne dann halt als General tituliert. Hat gesagt, ich bin der General, hier, schwarzer Anzug, aber ja, ich sehe zwar vielleicht nicht hübsch aus, ich schiele, hab eine krumme Nase. Ja, er liebte die deutschen Schlager, das war seine Musik. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, das passt jetzt irgendwie vielleicht auch in diesem Podcast, weil die eine oder andere Dame wusste dann auch nicht, wo ihr Zug hingeht. Deswegen hat man das auch das Ganze dann auch als spätere Komik für diesen Fall dargestellt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Tja, ich weiß nicht, ob der, ich weiß mal, Christian Anders war das, glaube ich, ne? oder? Jo. Ich weiß nicht, ob Christian Anders das gewusst hat damals. Ja, das ist halt aus einer Doku, die ich geschaut habe, da wird das extra betont. Das war wohl sein Lied. Das heißt, das hat er dann in dem goldenen Handschuh, was ja eine Kneipe ist, das haben wir eben schon gesagt, immer gerne angemacht auf der Jukebox und mitgesungen. Ja, wie du schon gesagt hast, also wenn man überlegt, was der für Morde begangen hat, ich habe so geschrieben, es ist schon eine ungewollt und perverse Komik, dass er gerade dieses Lied so als seins da nach vorne trägt. Das sehen wir aber dann später. Die kriminelle Karriere beginnt eigentlich auch mit der Zeit, wo er dann in Hamburg wohnt, in seiner Wohnung, ich sage es nochmal, in der Zeissstraße Nummer 74. Im Volksmund wurde das Viertel auch Mottenburg genannt. Und da lebte er einige Zeit mit einer Frau namens Irmgard Albrecht zusammen. Am 15. August 1972 traf man wohl auch in einer der diversen Kneipe eine Frau namens Ruth Dufner. Und man hatte sich zu gemeinsamem Sex in der Wohnung erst verabredet, und nachdem das nicht so ganz gelaufen ist, wie sich Fritz Honka das vorgestellt hat, hat er versucht, sowohl seine Irmgard wie auch die Ruth Dufner zu gemeinsamem Sex zu zwingen, was beinahe zu einer Vergewaltigung geführt hätte. Dufner hatte das Glück und konnte nackt aus der Wohnung fliehen und zeigte dann Honka bei der Polizei an. Sie wurde danach im Krankenhaus behandelt und Honka, der zur Tatzeit mit 2,4 Promille alkoholisiert war, wurde erstmals erkennungsdienstlich registriert und am 4. April 1975 von einem Altonaer Schöffengericht zu einer Geldstrafe von 4.500 D-Mark verurteilt, was damals ein ganz schöner Batzen Geld war. Eine Anklage wegen Vergewaltigung wurde aber fallen gelassen. Das ist so sein erstes Auftreten und seine erste, sein erster Kontakt mit der Polizei. Was dann folgt, sind tatsächlich dann schon die ersten Morde, und wir werden uns Morde und die Opfer jetzt mal genauer anschauen. Ja, wie bereits schon gerade erzählt, waren es ja immer die älteren Damen, die er sich zu sich eingeladen hat, weil er bei den Jüngeren wohl keine Chance hatte. Wobei ich das erste Opfer gar nicht so alt finde. Aber alle Ermordeten waren halt fortgeschrittenen Alters und entstammten dem Trinkermilieu. Das haben wir ja auch gehabt. Die haben halt viel Schnaps zusammen getrunken und kamen von der Reeperbahn. Sie galten als bindungslose Stadtstreicherin, die sich bei Gelegenheit für die Unterkunft und alkoholische Tränke auch ohne geringe Geldbeträge Prostituierten. Niemand vermisste diese Frauen, weshalb es vor dem Auffinden der Leichen auch nicht zu polizeilichen Ermittlungen kam. Das heißt also, es gab natürlich keine Vermisstenanzeigen. Und wenn man dann gleich, also im späteren Verlauf dieses Podcasts hört, wie man die Leichen gefunden hat und wie er hat versucht hat zu vertuschen, dass es dort Leichen gibt, dann fragt man sich natürlich, wie waren die Ermittlungen damals? Ich meine, irgendwer muss doch auch irgendwen vermissen. Wir kommen zum ersten Opfer, Gertrud Breuer, die erste Frau, die ich tötete. Es war im Dezember 1970, hieß Gertrud Breuer. Sie war für ein paar Mark zu mir in die Wohnung gekommen, gibt Honka später zu Protokoll. Er berichtet weiter über diesen Abend. Ich habe sie auch auf St. Pauli, meinem Stammlokal, kennengelernt. Sie wissen schon, das ist die Kneipe, in der all die alten Huren verkehren, die kein Freier mehr bekommen. Die waren billig, für ein paar Mark versprachen sie mir Himmel auf Erden, aber bevor sie mitgingen, musste ich immer erst ein paar Runden Bier und einige Schnäpse ausgeben. Erst als sie genug Alkohol-Intus hatten, waren sie zu allem bereit. Die 42-jährige ehemalige Prostituierte hatte auch in Honkas Wohnung noch einige Schnäpse getrunken und war plötzlich vom Stuhl gefallen. Als Honka von ihr Sex haben wollte, verweigerte sie sich ihm. Da wurde er sehr wütend, kommentierte er den Vorfall. Honka holte eine alte Gardine aus dem Schrank und erdrosselte die Frau damit. Sie hat dauernd geschrien und ich hatte Angst von der Nachbarschaft, dass sie das gehört haben. Ich habe immer fester zugezogen, bis sie still war. Natürlich hatte ich auch schon ganz schön getrunken an diesem Tag. Tja, Alkohol macht hemmungslos, also nicht, was auch sexuell betrifft, scheinbar auch, was das Morden betrifft, aber dazu gehört auch immer eine gewisse, Krankheit, wie gesagt, Thema Serienmörder, Marc Benecke, hört ihr das an, dann kann man vielleicht die ein oder andere Geschichte, was Serienmörder betrifft, verstehen. Ja, zunächst versteckte er die Leichen in seinem Versteck in einem kleinen Stauraum neben der Küche. Als immer mehr Leichengeruch in das Zimmer drang, holte er das Opfer wieder hervor und zerstückelte es mit einem Schlachtemesser. Ja, als wenn man damit den Leichengeruch wegbekommt. Ja, und das Ganze dann noch zu verfeinern, nahm man dann auch noch eine Handsäge, um es dann noch kleiner zu machen. Wochen später, am 2. November 1971, fanden spielende Kinder den Kopf, Brüste, Hände und ein Bein von Gertrud Breuer auf einem Schrottplatz in der Nähe des Hauses, in dem die Tat geschah. Nachdem der Kopf rekonstruiert wurde von der Gerichtsmedizin, die ursprünglichen Gesichtszüge für die Identifizierung eines Opfers hergestellt waren, war man sich aber, glaube ich, noch nicht ganz schlüssig, was das war, weil Breuers Torso wurde erst Jahre später in Honkers Mansardenwohnung in der Zeitstraße entdeckt. Das heißt also die Möglichkeiten, was die Gerichtsmedizin damals hatte, war schon gut, also Gesichtszüge nachbilden, aber wenn natürlich keine Vermisstenmeldung eingehen, kann man die Leichen natürlich auch nicht zuordnen. Aber es gab noch mehr Leichen. Ja, es gab insgesamt gab es vier. Die nächsten haben wir es nicht ganz so ausführlich geschildert, was passiert ist. Nur ganz kurz, Anna Beuschel, die war 54. Honker lernte sie in der Kneipe zum Goldenen Handschuh kennen, nahm sie im Vollrausch ebenfalls mit in seine Wohnung und strangulierte sie, da sie nach seiner Aussage wie ein Brett dagelegen habe. Die Leiche wurde verstümmelt und ihre Überreste auch auf dem Dachboden versteckt. Weiter geht's mit Frieda Rita Roblick, 57 Jahre alt, vermutlich ermordet im Dezember 1974. Als Honker feststellte, dass sie ihm 200 Mark gestohlen hatte, obwohl er sie für ihre Liebesdienste bereits mit der gleichen Summe entlohnt hatte, hat er auch sie stranguliert. Und ich nehme das dritte Opfer auch noch gleich mit, dann sind wir da nämlich durch. Ruth Schuld, 52, wurde von Honker 1975 ermordet. Schuld, die ebenfalls aus dem Umfeld des Goldenen Handschuhs stammt und bei Honker eingezogen war, wurde durch den Schlag mit einer Kornflasche über den Kopf betäubt und anschließend mit einem Damenstrumpf stranguliert. Von allen Frauen wollte Honker eigentlich nur Sex, doch die zeigten sich lustlos. Jetzt kommt ein Originalzitat. Sie beklauten mich nur und wollten nur mein Geld, beschwert er sich. Zwei der Opfer erwürgte er, weil sie wie ein Brett im Bett lagen. Auch ein Originalzitat von Fritz Honker. Das dritte Opfer war mit einer Schnapsflasche auf ihn losgegangen und da erdrosselte er auch diese Frau. Er sagt im weiteren Verlauf des Verhörs, ich wollte den Weibern nichts tun, das müssen sie mir glauben. Bevor er weitere Details seiner Tat gesteht. Zwei der Frauen hatte er die Brüste abgeschnitten. Bei einigen Opfer fehlten Zungen und Nasenspitzen. Auch die Ohren seiner Opfer trennte er vom Kopf und meist fügte er den Frauen schwerste Verletzungen am Unterleib zu. Der Obduktionsbericht zum Mordfall Ruth Schuld vermerkt, Beine an den Oberschenkelknochen abgesägt, beide Brüste abgetrennt, Ohrmuscheln glatt abgeschnitten, Nasen- und Zungenspitze abgetrennt. Das mal so als kleinen Eindruck, was dieser Mensch mit seinen vier Opfern getrieben hat. Das zeigt mir eigentlich immer, jetzt auch wieder, der muss ja auch irgendwo krank gewesen sein. Ich meine, im ersten Moment, wenn man das so alles hört, denkt man so, ja, okay, er wollte Sex mit denen haben, die haben im Bett gelegen wie ein Brett, also die waren für nichts zu haben irgendwie, keine Ahnung, welche Sexualfantasien er hatte, aber klar, hätte er sie normal getötet, hätte man sagen können, okay, ja, er ist Serienmörder, aber wenn man jetzt schon sieht, wie er sie zugerichtet hat, da muss dann ja auch schon eine gewisse krankhafte Fantasie hinterstecken. Ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast. Ich habe mir insofern darüber Gedanken gemacht, da die Denkweise von Fritz Honker gerade in dem am Anfang schon angesprochenen Roman Der Goldene Handschuh sehr, sehr klar, aber teilweise halt auch sehr heftig beschrieben wird. Also der Autor, der Heinz Strunk hatte Einsicht gehabt in die Akten von der Polizei, die bis dahin verschlossen waren, und hat da sehr viele Details auch noch über die Art und Weise, wie Honka mit Frauen generell umgegangen ist und auch darüber, wie er getötet hat. Also das kann man sich da anhören. Das wollte ich aber hier bei uns im Podcast nicht noch weiter ausschmücken. Ich glaube, das reicht soweit. Also man kann sich ungefähr vorstellen, dass das mehr wie pervers ist, was er mit den Frauen angestellt hat. Also lest das Buch oder hört das Hörbuch. Ja. Und dort werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, wie die Leichen entdeckt wurden. Und zwar die Morde von Honka wurden durch einen Zufall entdeckt. Und zwar am 17. Juli 1975 brach in dem Haus in der Zeissstraße 74 in Hamburg Ostensen, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, in denen sich Honkas Mietwohnung befand, ein Feuer aus. Als Honka abwesend war, war natürlich die Polizei vor Ort, die Feuerwehr, und es stellte sich heraus, dass der Mieter der Wohnung, ein norwegischer Matrose, seine Stromrechnung nicht bezahlt hatte. Der Mann hatte sich mit Kerzen beholfen, war allerdings in der Nacht bei Kerzenschein eingeschlafen. Und einer der Kerzen war umgekippt und hat die Wohnung in Brand gesetzt und somit hat es gebrannt und der Fall schien soweit geklärt. Während der Löscharbeiten aber entdeckten die Feuerwehrmänner Leichenteile, woraufhin die Wohnung von der Polizei durchsucht wurde. Man fand die teilweise verwesten Überreste der drei Frauen, die später identifiziert werden konnten. Also wir haben ja zwar vier Opfer, aber es wurden halt drei Opfer nur gefunden oder Überreste. In einem Stauraum, der nur durch eine 70 cm hohe Tür von der Wohnung Honkas zugänglich war. Hinter Eierbriketts war das Ganze versteckt und fein säuberlich in blauen Müllsäcken verpackt. Die großen Mengen an Duftstein und Raumspray in seiner Wohnung waren für die Polizei ein Indiz für Honkas Täterschaft. Er habe damit den Verwesungsgeruch, der in der Wohnung versteckt, also der versteckten Leichen, also sich dann ausgebreitet hat, wollte er halt dadurch vertuschen. Vorzugsweise wählte er hier Tannenduftaroma. Sein recht großer Bedarf deckte er in einem Supermarkt in der direkten Nachbarschaft ab. Sein Lieblingsspray war einmal ausverkauft und da konnte sich die Belegschaft Supermarktes auf ein Donnerwetter gefasst machen. Ja klar, ich meine, also Leichengeruch ist mit Sicherheit nicht angenehm. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht wahrgenommen. Und wenn der natürlich dann da immer mit Tannenduft hantiert hat, dann brauchte er das halt in gewissen Maßen, um das Ganze dann halt zu übertünchen, nenne ich es mal. Ja, über die Beseitigung der Leichen, das war einfach schwer, meinte er. Als ich die Leichen wegschaffen wollte, bin ich im Treppenhaus gestolpert und heruntergepurzelt. Honka dachte, das wäre alles simpel und praktisch, aber nee, dem war nicht so. Wenn er nämlich eine Frau am ganzen Stück die Treppe hinunterschaffen konnte, musste er den Leichnam dann halt zerstückeln, weil das passt halt einfach nicht da. Ich meine, so, man kennt so die Klassiker im Teppich einrollen, aber das funktioniert halt nicht. So machte er sich mit seinem Fuchsschwanz an die Arbeit, also er hatte auch eine Säge und was wir vorhin erzählt haben, an die Arbeit und zerkleinerte diese ganzen Frauen. Aber dann hat er auf einmal aufgehört, die Leichenteile abzutransportieren, weil das war ihm einfach zu gefährlich. Und verdächtige Pakete in der Hand zu haben, sprich die blauen Müllsäcke, das war ihm dann auch skurril. Und oder vielleicht war er auch einfach zu faul. Also es war halt einfach schwer, eine ganze Leiche aus dem Haus zu schaffen, ist klar. Und ja, die einzelnen Teile zu zerstückeln, das war ihm dann halt wahrscheinlich einfach zu viel geworden. Und ja, er hat halt Angst, dass er auffällt. Und ja, man weiß natürlich auch nicht, wie das mit dem Leichengeruch im Treppenhaus ist, ob dieser Tannenduft da, also ich meine, wenn ich in ein Mietshaus komme und es riecht ein ganz nah an der Tanne, mache ich mir natürlich auch schon mal Gedanken. Ja, die Frage ist vor allem, inwieweit kannst du das wirklich überdecken? Eine andere Geschichte ist mit dem Geruch, das hat er dann bei Gästen oft so begründet, es lägt daran, weil unten im Haus haben wohl Griechen gewohnt. Und das war also damals auch neu, dass das Ausländer da gewohnt haben. Und dann hat er immer begründet, es wird so streng riechen, weil die so komisch kochen würden. Das ist so eine Geschichte aus dem goldenen Handschuh, da kann man das nachhören. Das fand ich auch irgendwie relativ absurd. Aber scheinbar hat das seinen Gästen, die natürlich aus dem entsprechenden Milieu kamen und wahrscheinlich auch entsprechend angeduselt schon bei ihm daheim immer angekommen sind, hat das gereicht, offensichtlich als Erklärung für den Geruch. Ja, zumindest hat es auch dafür gereicht, dass die Polizei sehr, sehr aufmerksam geworden ist auf ihn, und nachdem man dann halt die Säcke gefunden hat, kam es natürlich zur Festnahme und Verhör und auch zu einem Geständnis. Denn schon am nächsten Morgen, nachdem Brandt, kam Honka von der Nachtschicht und wurde direkt festgenommen. Er war verblüfft über das Polizeiaufgebot und wollte eigentlich gern nochmal in seine Wohnung rein. Das haben die Beamten ihm aber verweigert. Und er ist dann verärgert, abgezogen mit der Polizei, aber schon in Handstellen. Und zwar ging es zur Vernehmung ins Polizeipräsidium. Während des Verhörs blieb Honka stumm. Als man ihm am Tatort gefertigte Bilder der Leichenteile vorlegte, wandte er sich angewidert ab. Man wollte ihn dazu zwingen, die grauenhaften Fotos anzusehen, doch Honka weigerte sich vehement. Auf der Suche nach einem Motiv für die Taten wird Honka sogar in die Räume der Gerichtsmedizin geführt, um erneut mit seinen Taten konfrontiert zu werden. Erst als man ihm nach gut 10-stündiger Befragung eine Tasse Kaffee anbot, wurde Honka plötzlich gesprächig. Langsam brach er sein Schweigen, artig bedankt er sich für den frisch gebrühten, wie er sagt, und der Frauenmörder von St. Pauli beginnt mit seinem Geständnis des Unvorstellbaren. Bei einer der Vernehmungen hat Honka wohl sogar behauptet, Jack the Ripper habe ihm das befohlen, diese Morde zu begehen, und der Ermittler, der ihn damals verhört hat, erzählt ganz nett, dass sie dann aber beide grinsen mussten, weil sie wohl beide gemerkt haben, dass das schon ein sehr schwacher Versuch war, so auf Schuldunfähigkeit irgendwie zu plädieren an der Stelle. Ja, wenn wir jetzt zum Gerichtsverfahren und zum Urteil kommen, stelle ich mir mal die Frage, es gibt ja immer wieder Rechtsanwälte, die nicht ganz so unbekannt sind in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, warum die sich dann solchen Fällen annehmen. Und weil als, ich sag mal, als Täter muss ich die Leute ja auch bezahlen, oder nehmen die sich halt einfach diese Leute und sagen, okay, komm, ich mach dir das kostenlos, weil ich mache mir mit als Richter, als Rechtsanwalt einen Namen, weil es taucht nämlich gleich ein Rechtsanwalt auf, der nicht unbekannt ist, weil der aufmerksame Hörer wird nämlich gleich feststellen, habe ich schon mal gehört. Und ich frage mich ernsthaft, also wie solche Leute dann sich solche Rechtsanwälte leisten können. Ja, das wäre mal interessant, wenn da Leute die Einblick haben, die beruflich damit zu tun haben. Das würde mich persönlich mal interessieren. Ja, worum geht's? Im Jahre 76 begann mit großem Interesse natürlich also der Medien der Strafprozess gegen Fritz Honka vor der großen Strafkammer oder Schwurgericht beim Landgericht Hamburg unter der Leitung des Vorsitzenden Richters Reimers Hardenfeld. Die Verteidigung übernahmen die Strafverteidiger Gunter Wittmeier, der sagt uns jetzt noch nichts, und Rolf Bossi. Ja, den sollte der geneigte Hörer des Face of Death Podcast schon mal im Zusammenhang mit Jürgen Bartsch gehört haben, weil dort war er nämlich auch Strafverteidiger. Ja, Fälle, die immer irgendwie große Aufmerksamkeit in der bei den Bürgern haben, da kommen dann auf einmal solche Rechtsanwälte in Vorschein. Ja, mich würde mal interessieren, wie wird sowas bezahlt, oder machen die das kostenlos? Weil das hört man immer wieder, dass Leute, die irgendwas ganz, ganz Schlimmes machen, was durch die Medien geht, da kommen dann irgendwie dann die großen Rechtsanwälte ganz weit nach vorne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Honka wurde am 20. Dezember 76 wegen Mordes in einem Fall und Totschlags in drei Fällen mit verminderter Schuldfähigkeit zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Zur Feststellung verminderter Schuldfähigkeit gelangte das Gericht, weil eine schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert zu erkennen gewesen sei. Wie auch immer man das deuten mag. Nur die Tötung Anna Beuschels wurde als Mord eingestuft, die übrigen drei Fälle hingegen nur als Totschlag. Dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft auf lebenslange Haftstrafe wegen des Mordes in vier Fällen wurde nicht entsprochen. Die Anklage hatte Zweifel am Tatverlauf des Vergewaltigungsmordes und legte die Vorgehensweise Honkers zur Vertuschung, Fichtennadel-Duftsteine über die Leichen zu legen und am gleichen Abend neue potenzielle Opfer seines Tötungstriebes einzuladen, als typische vorausschauende Handlung eines Mörders aus. Okay? Muss man halt einfach mal so hinnehmen. Die Verteidiger Rolf Bossi und Gunther Wiedmeier sahen Honker hingegen von den Opfern, die ihn Penner und Dreckschwein oder Sau genannt haben, als schwere Kränkung provoziert. Also sie waren der Meinung, durch Penner und Dreckschwein und Sau wurde er provoziert. Honker selbst hat gesagt, sie hätten ihn beleidigt. Da habe er sie einfach tot gemacht. Dieses Totgemacht zeigt eigentlich, wie einfach dieser Mensch von seinem Wesen her gestrickt war, ne? Das hat er wirklich so ausgesagt. Also, ja. Und wie du richtig sagst, das würde mich auch dringend interessieren, warum so ein Rolf Bossi so einen Fall übernimmt. Das kann ja eigentlich nur so eine Art Werbeding sein. Ich weiß ja nicht, wer sowas bezahlt. Da hast du recht, das hat mich auch interessieren. Also Bossi hat sich aber dann richtig ins Zeug gelegt, das kann man schon sagen. Der verwies nämlich natürlich auf Honkers problematische Jugend und sah seinen persönlichen Werdegang als eine Spirale hinab auf der Stufe seiner sozialen entwurzelten Opfers. Er stellte Honkers negative Persönlichkeitsentwicklung heraus und sah die Mordfälle als so etwas wie Milieutaten an, die in dieser Form im Strafgesetzbuch gar nicht berücksichtigt würden. Im Prozess fielen Begriffe wie schwere andere seelische Abartigkeit, das sind Zitate aus dem Protokoll, aus dem Gerichtsprotokoll. Tiefgreifende Bewusstseinsstörungen und auch das Wort Schwachsinn ist gefallen, welches zur Beurteilung der Persönlichkeit Honkers herangezogen wurde. Die Verteidigung beschrieb Honker als biografischen Krüppel, der durch Alkohol in Lebensumstände geriet und Situationen, in denen er alleine aus der Situation heraus getötet hat. Bossi versuchte Honkers Taten auch durch seine deviante Sexualität zu erklären. Ich muss ehrlich sagen, das Wort deviant musste ich nachschlagen, das war mir nicht geläufig. Deviant bedeutet etwas, was von der Norm des sozialen Verhaltens beziehungsweise vom üblichen abweichend ist. Also einer von dem Sozialverhalten üblich abweichender Sexualität. Damit versuchte er das zu erklären, welches auch teilweise die Sexualität in Nekrophilie. Auch das habe ich mal vorsichtshalber nachgeschlagen, weiß nicht, ob die da so firm ist. Das ist eine Sexualpräferenz, die auf Leichen gerichtet ist und völlig abartiger Triebhaftigkeit ihren Ausdruck finden würde. Soweit Bossi. Die Tatsache, dass er auf längere Zeit Leichenteile der ermordeten Frauen in seiner Wohnung und auf dem Dachboden aufbewahrte, wäre mit einem Indiz dafür gewesen, dass Honker eine unbezwingbare Sucht verspürt haben muss, die toten Frauen zusätzlich noch zu verstümmeln, und man spricht auch oft in dem Fall von so einer Art Machtgefühl, was er nach wie vor über die Frauen hat, auch wenn die tot sind, dadurch, dass er sie halt noch bei sich daheim einlagert und jederzeit Zugriff hat. Ja, 1993 wurde Honker aus der Psychiatrie entlassen. Die Hamburger Strafverteidigerin Alma Diepold erwirkte für ihn eine Namensänderung als Peter Jensens. Verbrachte er seine letzten Lebensjahre in einem Altenheim in Scharbeutz. Kann man sehr schön Urlaub machen, das weiß ich. Wo niemand natürlich seine wahre Identität kannte. Er wurde in dieser Zeit von Wahnvorstellungen heimgesucht und beklagte sich beim Pflegepersonal, dass es in seinem Zimmer nach verwesten Leichen rieche. Da kommen wir jetzt wieder drauf zurück, weil er einfach diesen Geruch nicht mehr rauskriegt, auch mit seinem Tannenduftnadelzeugs. Am 19. Oktober 98 starb Honker im Krankenhaus Ochsenzoll in Hamburg, Langenhorn, vermutlich an den Folgen seiner Alkohol- und Nikotinsucht. Und somit können wir jetzt vielleicht nochmal in die Geschichte einsteigen, wie der Fall Honker heute ist, weil im Jahre 2016 gab es dann halt dieses berühmte Buch und das Hörbuch von Heinz Strunk. Ich habe es leider nicht gehört, aber deswegen kann Klaus das jetzt hier vielleicht nochmal übernehmen. Ja, ich habe das, wie gesagt, ich habe mir das Hörbuch mal gegönnt. Es ist eigentlich so eine Art Milieustudie, würde ich sagen, über die Zeit in Hamburg und über genauso Typen wie Honker. Also der war ja nicht alleine, der hat ja auch einen gewissen Freundeskreis, Bekanntenkreis gehabt. Die Morde und die seine Taten werden eigentlich nur gegen Ende des Buches mal kurz angeschnitten. Auch Prozess und alles, was wir jetzt auch erzählt haben, wird von Heinz Strunk natürlich erwähnt. Aber was man merkt, ist, er hat unheimlich viel Information wirklich über die Art und Weise, wie die Menschen damals miteinander umgegangen sind. Also man kriegt da schon einen Einblick in die Geschichte, was da in Hamburg im goldenen Handschuh so los gewesen ist. Habe da einen ganz interessanten Begriff kennengelernt, das nennt sich Faku. Das ist Fanta mit Korn. Das war wohl ein sehr beliebtes Getränk zur damaligen Zeit, weil billig und weil gut knallt. Genauso wird es auch erzählt. Was ich interessant war als Motto, ist diesem Buch vorangestellt, also quasi als Vorwort, eine ganze Seite. Das ist diese autobiografische Reflexion von Jürgen Bartsch aus seinem Briefwechsel mit Paul Moore. Den haben wir auch schon mal erwähnt, dass es diesen Briefwechsel gab. Das finde ich interessant, dass genau auch der Herr Bartsch wieder hier auftaucht an der Stelle. Ja, würde ich gerne mal so als Buch- und Hörbuchtipp mal hier mal weitergeben und damit eigentlich den Fall Fritz Honker sehr gerne abschließen an der Stelle. Ja, passt ja ganz gut. Jürgen Bartsch hatten wir ja erst vorletzte Folge oder letzte, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist schon ein bisschen her, aber hatten wir gerade ja noch relativ aktuell. Ja, und von daher passt halt auch dieser Fall mal wieder in die Kategorie Face of Death Serienmörder. Ja, den Fall, den wir dann beim nächsten Mal bearbeiten, da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, Marc Benecke hat darüber erzählt und ja, Klaus hat gesagt, Fall ist abgeschlossen. Wir haben wieder einen perversen Serienmörder, wo es erst so aussieht, er mordet halt einfach nur, weil er nicht das bekommt, was er haben möchte, aber dann noch die ein oder andere Perversität ans Tageslicht legt und ja, durch den einen oder anderen Rechtsanwalt dann halt vielleicht ein bisschen Strafmilderung bekommen hat. Und ich würde jetzt dann ganz gerne zu den Kommentaren übergehen, aber bevor wir die Kommentare bearbeiten, das hätten wir eigentlich am Anfang machen sollen, wir müssen uns nämlich eigentlich entschuldigen. Wir haben in der letzten Face of Death Podcast-Folge gesagt, das Krimi-Rätsel von der vorvorletzten Folge hat keiner gelöst, das war aber nicht richtig. Die richtige Lösung kam von dem Alzheimer, wenn ich mich recht entsinne. Aber sie kam, glaube ich, über Twitter, ne? Sie kam über Twitter und ich habe mich da auch über Twitter mit ihm schon. Ja, ich habe das gelesen. Genau. Das ist auch das haben wir wirklich übersehen an der Stelle. Das ist auch nicht böse gemeint. Also ja. Der Einfachheit halber, also wenn ihr die Krimi-Rätsel lösen wollt, schreibt bitte Kommentare. Es ist einfacher, weil wir kriegen so viele Twitter-Direktnachrichten, also mit Fälle, Vorschläge und Danke, Danke und keine Ahnung. Und da kann natürlich auch sowas mal untergehen. Also ich habe mehrere Twitter-Accounts zu bespielen, meinen privaten, mein Geocaching und Face of Death und den Raucherbalkon. Das sind alles Twitter-Accounts, die ich bespiele und Klaus stellenweise auch. Und der Face of Death Podcast, also da sage ich jetzt nochmal Danke. Also wir kriegen so viele Likes, so viele Retweets und wir kriegen so viele Direct Message auf diesem Account, wo ich dann immer denke, wenn ich dann immer so, also ich meine, wir haben ja so eine Schattenredaktion, die haut ja immer so richtig coole Tweets raus, ne? Und allein wenn da so ein Tweet von der Schattenredaktion rauskommt, die ist auch geheim, die Schattenredaktion, die dürfen wir nicht nennen, die ist im Keller gefesselt und die kriegt. Aber egal, wenn die einen Tweet raushaut oder so, wir kriegen stellenweise bis zu 20 Retweets und Likes und keine Ahnung. Und ich denke mal, oh, Hilfe, was ist denn da los? Dann kann natürlich auch mal so eine richtige Lösung untergehen. Also bitte, das war nicht böse gemeint, am besten wirklich die richtigen Lösungen oder die Lösungsversuche einfach per Kommentar schreiben. Und ich habe mir jetzt einen Kommentar nochmal rausgesucht, weil ich weiß, dass Klaus den nicht auf der Nase hat wahrscheinlich. Aber Klaus kriegt jetzt von mir den Auftrag, wir haben einen Kommentar zum Intro. Den suchst du dir raus, weil den hast du vorhin schon mal vorgelesen. Mhm. Dann würde ich den Kommentar, der keine Lösung war, aber zur letzten Folge war, würde ich gerne vorlesen. Und zwar von der Caro. Die Lösung war, glaube ich, falsch. Großes Lob an euren tollen Podcast. Zum Krimi-Rätsel, ich hätte eine Vermutung. Waren das letzte Mal keine Lösung da, konnte ich die Beschreibung des Hobbymörders scheint mir irreführend gewesen zu sein. Ihr hattet ja auch eure Folge damals selbst gesagt, die Rätsel wurden nicht vom Mörder, sondern von der Mutter seines Freundes gelöst, also handelt es sich ja nicht um sein Hobby. Ja, also der Wink mit dem Zaunpfahl war ja auch mehr oder weniger nur so, wir haben diesen Fall schon mal im Podcast behandelt. Das ging um diesen Kreuzworträtselmörder. Ja, genau. Ja, das so oder so, auf jeden Fall haben die Kreuzworträtsel dazu geführt, dass er entdeckt worden ist. Wessen Hobby das jetzt genau war, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Muss ich auch nochmal nachhören. Also, ja, es gab einen Kommentar zum Intro des Face of Death Podcasts. Also, das ist diese quasi die allererste Audiodatei, die wir hier draufgestellt haben, damit wir den Blog ausprobieren können. Und da schreibt Carmen M. ganz nett: Hallo. Zuallererst möchte ich euch ein riesiges Kompliment da lassen. Ich bin begeisterte Zuhörer eures Podcasts und hoffe, dass es zukünftig mehrere ältere Fälle gibt, so aus den 20ern bis 40ern und vielleicht sogar aus dem 19. Jahrhundert. Okay, das ist mal auch eine Ansage. Sehr, sehr gerne. Bleibt bitte so, wie ihr seid und ich bin schon ganz gespannt auf die neuen Podcasts. Liebe Grüße, die lieben Grüße schicke ich zurück. Ja, gerne. 20er, 40er Jahre, da ist einiges passiert, was ungelöst ist. Da können wir bestimmt noch den einen oder anderen nachlegen. Ja, wir hatten da ja schon was. Also wenn ich an dieses Horrorhotel erinnere, das war ja auch schon früher und... Ja, da gibt's noch was. Beim nächsten Mal, ich weiß gar nicht, wann war das? Ich google jetzt mal live, ich sag aber nicht, was wir nächstes Mal machen werden wahrscheinlich. Das war also im Jahr, war also auf jeden Fall früh des Neuen, man sagt ja 1900, zwischen 1920 und 1930. So viel spoilern wir jetzt einfach mal. Ja, das können wir machen. So die Ecke, wenn wir uns bewegen. Ja. Da wird die Carmen war es, glaube ich, ne? Da wird die Carmen, also Carmen dann, M steht da, ja. Sie hätte mal gesagt, wird Spaß dran haben. Ach, das ist so schwierig, in diesem Podcast zu sagen, ist Spaß. Aber ich meine, die Leute hören es ja irgendwie gerne. Und ja, wegen mir soll es euch auch Spaß machen, dass wir euch Fälle mal vorstellen. Klar, könnte sich jeder hinsetzen und könnte googeln, könnte das lesen. Und ja, es macht euch ja scheinbar Spaß, die ganze Geschichte anzuhören. Und das freut mich halt immer. Ja, lasst deshalb gerne Kommentare da, auch wenn ihr die Krimi-Rätsel nicht lösen könnt, lasst gerne was bei iTunes da freuen wir uns auch drüber. Und ja, ich denke mal, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, es hat Spaß gemacht, für euch zu podcasten. Ja, und ich möchte an dieser Stelle erstmal sagen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, und bevor ich mich verabschiede, werde ich euch noch ein kleines Krimi-Rätsel da lassen. Ach, da Quatsch. Weil, ne? Das geht nicht ohne. Ja, richtig. Sorry. Na, alles gut. Und zwar habe ich rausgesucht mit der Überschrift Verhängnisvoller Irrtum. Nachdem die Dame ein Bad genommen hatte, glaubte sich ihr Mörder in Sicherheit. Das heißt, diesmal suchen wir tatsächlich wieder einen Mörder und einen Mordopfer. Und da wir eben schon bei Jahreszahlen waren, wir befinden uns so zwischen 1909 und 1949. Das kann ich mal dazu geben, weil ich glaube, es ist schon recht unbekannter Mordfall. Bin gespannt, was an Lösungen diesmal kommt. Jo, Patti, damit sind wir durch, ne? Ja, mein zweiter Anlauf. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das sage ich auch. Macht's gut, passt auf euch auf. Kleine Empfehlung noch, in den Shownotes ist ein YouTube-Video verlinkt mit einer sehr guten Doku über Fritz Honka. Das würde ich sehr empfehlen, noch anzuschauen. Und ja, passt auf euch auf. Servus. Case closed.